Well, let me say we will continue with message of law and grace. Es geht weiter mit der Botschaft von Gnade und Gesetz. Praise the Lord. Hallelujah. Religion works with Moses' law. Religion arbeitet mit dem Gesetz von Mose. Amen. Religion works with Moses' law. Religion arbeitet mit dem Gesetz von Mose. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Under law, you work with Moses' law. Unter dem Gesetz arbeiten wir mit dem Gesetz von Mose. Under Christ, you work with Christ's law. Unter dem Gesetz von Christus arbeiten wir mit dem. Christ have his own law. Arbeiten wir mit Christus, weil Christus hat seine eigenen Gesetze. Amen. Christ's law is grace. Die Gesetze von Christus sind Gnade. In Romans 8, please go to Romans 8. Please. Those of you that cannot stay here, if there's no space, you can also go up. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Romans 8. Mm-hmm. Are we there, please? Mm-hmm. Romans. Amen. Verse 2. He said, for the laws of the Spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Moses' law is law of sin and death. Die Gesetze von Mose sind die Gesetze von Sünde und Tod. Is somebody getting it? Amen. Moses' law is the law of sin and death. Das Gesetz von Mose ist das Gesetz von Sünde und Tod. Christ's law is grace. Das Gesetz von Christus ist Gnade. And it is life. Und es ist Leben. To be in Moses' law, you are carnal. Im Gesetz von Mose zu sein, dann sind wir fleischlich. A carnal. You know what carnal? You know if you look at what carnal really means. All sin are carnal. Jede Sünde ist fleischlich. But not all carnality is sin. Aber nicht alles, was fleischlich ist, ist Sünde. I don't know if you get it. All sin, they are carnal. Jede Sünde ist fleischlich. But not all carnality. Aber nicht alles, was fleischlich ist, ist Sünde. That you eat, for example, is carnal. Dass du was essen musst, ist fleischlich. That is not a sin. Das ist keine Sünde. Amen. Mm-hmm. We might even get there later. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. We walk with Christ's law. We just read it. Wir wandeln mit dem Gesetz von Christus. Christ's law is grace. Das Gesetz von Christus ist Gnade. It means what he did for you. Das heißt das, was er für uns getan hat. Amen. Moses' law is what you do for Christ. What you do for God. What you are doing for God. What you did for him, for God. Das Gesetz von Mose beruht auf deinen Taten, das, was du für Gott tust. That's why it's all about you. Don't steal, don't lie, don't do. It's all about, it's pointing to you. It's all about you. Point to you. But Christ's law point to Christ. What he did for us. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Christ's law is you believe him. As his law. Das Gesetz von Christus ist, dass wir ihm glauben. That he has done all for you. Dass er alles schon für uns getan hat. His law is that you believe him. Wir glauben an ihn. That he has done all for you. That's grace. Das ist Gnade. That you have everything by grace. Dass that er alles durch Gnade. That I'm here is by his grace. Amen. Without him, I can never be here. Denn ohne ihn kann ich niemals hier sein. Somebody getting it? Amen. Jesus finished all. Jesus hat alles vollbracht. Amen. Amen. And that is why it is called grace. Deswegen heißt es Gnade. Grace means you are getting it without being paid for it. Gnade bedeutet, du bekommst es, ohne dafür bezahlt zu haben. You just believe, that's all. Du glaubst einfach. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Under law you pay. Unter dem Gesetz zahlst du. Amen. Mm-hmm. Because you are the doer. Weil du der Macher bist. Amen. You are going to do something. Du musst etwas machen. That in Christ's word, Christ did all. He finished all. You believe that he finished all. Du glaubst, dass er alles vollbracht hat. I don't know if you are getting it. Mm. Praise the Lord. Mm. Jesus finished all. He solved all the problem. Jesus hat alles vollbracht. Er hat alle Probleme gelöst. And that's why in John 19. Let's go to John 19. Johannes 19. Praise the Lord. Mm. John 19, verse 30. Johannes 19, amen. Vers 30. John 19, verse 30. 19, verse 30. When Jesus, therefore, had received the vinegar, he said, "It is finished." Praise the Lord. Hallelujah. And he bowed his head and gave up the ghost. Praise the Lord. Hallelujah. He said it was finished. Hat gesagt, es ist vollbracht. Everything finished. Alles ist vollbracht. Your problem is over. Unser Problem ist vorbei. Amen. Amen. He solved all. Er hat alles gelöst. And that's why he solved all, not you solving them. Er hat alles gelöst, nicht wir lösen die Sachen. And so many times we want to solve them. Und oft wollen wir es lösen. Because we are used to solving problems. Weil wir sind daran gewöhnt, Probleme zu lösen. Because the natural world they solve problems. In der natürlichen Welt löst man Probleme. In Christ's world, Christ is the one that solves problems. Aber in der Welt von Christus ist Christus derjenige, der Probleme löst. That's why in Matthew 11. Let's go to Matthew 11. Matthäus 11. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Matthew 11. From verse 27. Matthäus 11. Amen. Mm. He said, "All things are delivered unto me of my Father." Daddy, thank you. If you have Jesus, you have all things. Wenn wir Jesus haben, haben wir alle Dinge. Amen. Amen. If you have Jesus, you have all. Not some, all. All that he wants you to have. And whatever is coming from him, they are good. Und alles, was von ihm kommt, ist gut. Whatever he desire for you, they are all good. Alles, was sich wünscht, ist gut. And we know if you have him, you have all. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles. All things are delivered unto me of my Father. It means we have all. Praise the Lord. Hallelujah. It means our problem has been solved. Jedes Problem wurde schon gelöst. That is why God's children, we still fight. Deswegen, wir Kinder Gottes, wir kämpfen. We fight one fight. Ein Kampf the fight of believing that is over. Der Kampf des Glaubens, zu glauben, dass es vollbracht the ist. The fight of believe that the problems are over. Der Kampf des Glaubens, zu glauben, dass alles schon in Jesus Namen vollbracht ist. The fight of believe that you know that you are healed when you still have the pain. You can still feel it. Zu glauben, dass wir geheilt sind, obwohl wir die Schmerzen immer noch fühlen. You know Jesus says something. He said, "Blessed are those that have not seen, but yet believe." Denn gesegnet sind die, die glauben, obwohl sie noch nicht gesehen haben. No, the pain is still there, but you believe you're already healed. Der Schmerz ist that's da, a blessing. Aber du glaubst, dass du geheilt bist. Das ist der Segen. Praise the Lord. Amen. All things are delivered unto me of my Father. Amen. Amen. And no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whosoever the Son will reveal him. You know, Christ has to come through revelation. Christus muss durch Offenbarung kommen. You cannot argue anybody into Christ's word. Mm. Du kannst niemand in das Königreich Gottes rein diskutieren. It must come through revelation. Es muss durch Offenbarung kommen. Because Christ's word, his word does not make sense. Denn Die Welt von Christus macht keinen Sinn. It's not 1 plus 1 is 2. Das ist nicht 1 plus 1 ist 2. 1 plus 1 can be 1 million. 1 plus 1 kann eine Million sein. Can be 10,000. Kann 10,000 sein. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot reason Christ's word. Du kannst die Welt von Christus nicht auskalkulieren. If somebody come here and say, I want to listen to the gospel of Christ and I want to listen to Muslim, their message. You know, you are going to choose Muslim. You are going to choose Islam. Why? Because Islam makes sense. But Christ's word does not make sense to the common sense. Wenn jemand hier hinkommen würde und sagen würde, ich möchte mich ganz neutral und auf Basis von verstehen und nicht verstehen, mich zwischen dem Evangelium von Jesus Christus und dem Islam beispielsweise entscheiden, würde sich diese Person wahrscheinlich für den Islam entscheiden, weil der Islam von menschlicher Sicht her logisch ist. Aber Jesus Christus, das ist nicht Logik, das ist Glauben. You know, in you know, religious world, you know, 1 plus 1 is 2. You know, you can just, you know where they are going. But in Christ's world, the Savior, you are like the wind. I don't know where you are coming from, where you are going to. Weil die religiöse Welt, die religiöse Welt kann man verstehen, weil sie menschlich auch gemacht wurde. Aber das von Christus, das ist übernatürlich. Deswegen sagt auch Jesus, wir sind wie der Wind. Dass die, die aus dem Geist geboren sind, sind wie der Wind. Der Herr leitet sie und führt sie und sie wissen nicht, wohin sie gehen, woher sie kommen. It takes revelation to come to Christ. Es braucht Offenbarung, um zu Christus zu kommen. It takes revelation to believe him. Es braucht Offenbarung, ihm zu glauben. It takes revelation to humble yourself. Es braucht Offenbarung, dich zu demütigen. Praise the Lord. Hallelujah. It takes revelation to humble yourself before Christ, before God's children. Es braucht Offenbarung, sich vor Kindern Gottes zu demütigen. The flesh is full of pride. Denn das Fleisch ist voll von Stolz. It takes revelation to get out of that safe world and come into Christ. And come into Christ's world. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 28. Then he said, come unto me, all you that labor. Come unto me with your problem. Kommt her zu mir mit euren Problemen. Don't solve problem before coming to Jesus. Du löst die Probleme nicht, bevor du zu Jesus kommst. You don't live without sin before coming to Jesus. Du lebst nicht ohne Sünde, bevor du zu Jesus kommst. You don't get rid of your sin before coming to Christ. Du wirst deine Sünde nicht erst los und dann kommst du zu Jesus. If you can get rid of your sin, you don't need Jesus. Denn wenn du von deiner Sünde loskommen kannst, dann brauchst du Jesus nicht. But as you know, he is called Savior. Er ist der Retter, Amen. He came to save us. Er kam, um uns zu retten. You cannot save yourself. Du kannst dich nicht selbst retten. You need him to save you. Du brauchst ihn, um from dich zu retten. From the sin, from that, you know, from that bondage of self. A lot of bondage of themselves. Viele sind in ihrer eigenen Gefangenschaft. Amen. In ihrer eigenen Gefangenschaft. They see, they hear what, you know, what people say to them. Sie hören das, was Leute über sie sagen. They never listen to what Christ is saying to them. Aber sie hören nicht auf das, was Christus zu ihnen sagt. We have to hear the voice of Christ more than the voice of man. Wir müssen die Stimme von Gott mehr hören als die Stimme der Menschen. Learn to hear the voice of Christ. Lerne die Stimme von Christus zu hören. If I did not learn to hear the voice of Christ, I could have not be here this morning. Denn würde ich nicht gelernt haben, die Stimme Gottes zu hören, auf die Stimme Gottes zu hören, dann wäre ich heute nicht hier. I've learned never to allow his grace to be in vain. Ich habe gelernt, dass seine Gnade nicht vergeblich sein soll in meinem Leben. Praise the Lord. Halleluja. I don't preach myself, I preach him. Denn ich predige nicht mich selbst, ich predige Amen. Christus. And I thank him that he has delivered me. Und ich danke ihm, dass er mich erlöst hat. Because if it is the old world, dann wäre es my das old, alte the old Leben, wäre es das, that is dead and buried, wäre es das tote, begrabene Leben, dann wäre ich heute nicht hier. Praise the Lord. Halleluja. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. He wants us to rest. Denn er will, dass wir uns ausruhen. He is our rest. Without him, there is no true rest. There is no perfect rest. Denn ohne ihn gibt es keine vollkommene Ruhe. Praise the Lord. You know, without him, your rest is fake. Denn ohne ihn ist deine Ruhe falsch. Without Christ, your rest is fake. Ohne Christus ist deine Ruhe verfälscht. He said, I will give you rest. Denn er sagt, ich gebe dir Ruhe. If you look at the world today, this world today, there's no rest. Denn auf dieser Welt gibt es keine Ruhe. No rest. And that's why when people die, they will say, rest in peace. Leute sterben und man sagt, Ruhe in Frieden. Because they think that, you know, I'm free from all this. Weil man denkt, okay, jetzt ist er frei von den Sorgen dieser Welt. Amen. Mm. Everywhere is full of problems. Aber Probleme sind überall. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. But in Christ we have rest. Aber in Christus haben wir Ruhe. I pity the world. Ich habe Mitleid mit der Welt. Amen. Because they don't have rest. Weil sie keine Ruhe haben. Because without Christ you can never have rest. Denn ohne Christus kannst du keine Ruhe. He said, I will give you rest. Denn er sagt, ich gebe euch Ruhe. Because you need my rest. Denn du brauchst meine Ruhe. Then you come with that problem and give me that problem. Aber dafür musst du ihm das Problem übergeben. That problem can you cannot solve them. I am the one to solve them. Denn er kann es nur lösen, dieses Problem. They never come to you to solve. Denn diese Probleme kommen nicht, damit du sie löst. Praise the Lord. Amen. And you have to know how to have his rest. Und du musst wissen, wie du diese Ruhe bekommst. Amen. If you can remember him, you will rest. Wenn wir uns an ihn erinnern, können wir uns ausruhen. Amen. Praise the Lord. If you are able to remember him, and how much he loved you, what he did for you. Amen. Amen. Amen. How he came here because of you. If you are the only one on earth, he could have still been here. Yeah. You will rest. Dann werden wir uns ausruhen, wenn wir an seine Werke denken. An Amen. Sein Kommen für uns allein. You know, there's a place I really want to get to today. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Let me continue. He said, take my yoke, verse 29, upon you. No, not 20. And learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Mm-hmm. He wants your souls to rest. Your soul, your mind. Mm-hmm. There is war in mind today, people's mind. Es gibt Krieg in unseren Gedanken. The war in soul today is so heavy. Der Krieg in unserer Seele ist so gravierend. So though the war is over, but the war in soul is so heavy. It's der still there. Ist vorbei, it's still fighting. Es gibt immer noch einen Kampf in unseren Gedanken, in unserer Seele. He said, without me, your soul can never have that rest. Und ohne Jesus kann unsere Seele, können unsere Gedanken niemals diese Ruhe finden. Yes, ja, in 1. Petrus 5,7 steht auch das nochmal. Werft all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um euch. Und das ist so schön, dieser Vers, First Peter. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. It's not give your problem to people, but give them to Jesus. Amen. Wir sollen unsere Probleme nicht Menschen geben, sondern Jesus. He did not say give it to your husband or your gesagt, wife. Gib deine Probleme deiner Ehefrau. Or mother or father, but give them to Christ. You know, a lot of people today, you know, Africa, they give their problems to their children. In Afrika ist es so normal, dass Eltern ihre Probleme ihren Kindern geben. You know, they give birth to children so that, you know, they train them so that those children will solve their problems. Sie gebären Kinder als Versicherung dafür, dass wenn sie Probleme haben, haben sie jemanden, der diese Probleme trägt. And you know, years ago, no, people have more children because the more you have children, the more you have helpers. Und Leute sind dann so drauf, dass sie mehr Kinder haben wollen. Nicht aus Liebe, sondern aus Versicherung. Eine Sicherheit, dass wenn dieses Kind mich nicht unterstützt im Alter, wird es anderes vielleicht tun. The more you have big farm, the more you have, you know, things, you know, people are there, the children are there to be there for you. Du hast genug Kinder, die da sind, um dich zu unterstützen, wenn du diese Hilfe dann brauchst. Aber das ist nicht Christus. Das Christ ist nicht world, the Holy Spirit is our helper. In der Welt von Christus ist der Heilige Geist unser Helfer. Amen. You can have 10 children, those 10 children don't reject you. Du kannst 10 Kinder haben und diese 10 Kinder tanzen auf deinem Grab. weil sie dich alle im Stich lassen und dich über ins Grab bringen. No number is too big for Satan to destroy. Weil der Teufel kann durch so viele Leute gehen. Er hat ja keine Grenzen. Amen. Amen. Praise the Lord. He said, I will give. You will find rest in your soul. Du wirst Ruhe finden in deiner Seele. Amen. Amen. There's no rest in souls today. Aber viele haben keine Ruhe in ihrer Seele. And people believe that once this thing, until you die, you don't have rest. That's why they say rest in peace. Because, you know, here is real war. Denn hier, in diesen Gedanken, ist sehr viel Krieg. But for God's children should never be so. Aber für uns Kinder Gottes soll das we nicht rest. Sein. We are resting. Aus. Wir, Kinder Gottes, ruhen uns the aus. The period we are now is the period of rest. If you are worried, you don't know who you are. You don't know Christ. You don't know your Father. Die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist eine Zeit der Ruhe. Und wenn wir uns nicht ausruhen, dann kennen wir unsere Identität nicht. Dann kennen wir unseren Eigentümer nicht, unseren Vater nicht. He said, take no thought for your life. Wir sollen uns nicht Gedanken um what you shall put or what you will wear, what you will eat. Was wir essen werden, was wir anziehen werden. Praise the Lord. Take no thought of death. Wir sollen uns über diese Dinge don't let those things bother you. Die Sachen, that's what bother them, but not you. Denn das, diese Dinge beschäftigt die Leute dieser Welt. You know my babies here, my children. Unsere Babys hier. Amen. Amen. They never think of. They are not worried about feed the bottle. Sie machen sich keine Sorgen um das Essen. They know it's all ever ready. Sie wissen, dass es immer bereit ist. Amen. Amen. Before they say, it's already there. Bevor sie etwas sagen, ist es hier klar. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So he wants us to really believe him. Er will, dass wir ihm glauben. That's why he said, until we are like this little child, we are not yet there. Erst wenn wir diese Kinder sind. Haben, sind wir angekommen. We that never will know that is not afraid of anything. Die keine Angst haben vor nichts. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, your soul. Unsere Seele. If people die, they will say rest in peace. Wenn Leute sterben, sagt man ruht in Frieden. Do they really rest in peace? Aber ruhen sie wirklich in Frieden? Or they rest in fire? Oder ruhen sie in der Hölle? Do they really rest in peace? Ruhen sie wirklich in Frieden? It's not what people say, it's what the Lord says. Es geht nicht um das, was man sagt, sondern das, was der he Herr take, sagt. You know, you have chosen here. Du hast dich before hier you die. Auf Erden entschieden, bevor there is no repentance in grave. Im Grab gibt es keine Buße mehr. You know, when people die, they want to call the biggest pope on earth. Wenn Leute verstorben sind, sucht man Propheten, Prediger und Pastoren, die noch helfen und beten, dass diese Person dann doch noch zu Christus kommt. And I'm very sure, you know, that rich man. There was, you know, maybe the biggest pope on earth prayed for that rich man that went to hell. Und vielleicht sogar bei diesem 16. In Lukas 16, dieser reiche Mann, der gestorben ist, wahrscheinlich gab es einen Priester, der versucht hat, ihm noch die Absolution sozusagen zu geben, damit er es noch in den Himmel schafft, obwohl er sich nicht für Christus entschieden hat. And that of Luno Lazarus, oder das mit Lazarus. Beggar, full of sorrow. Er war ein Bettler voll von Wunden. Amen. Nobody, nobody, nobody. Er hatte niemanden. And I'm sure, well, after he will know when he don't die, you know, maybe dog will just come and eat. Niemand hat ihn begraben, niemand hat um ihn geweint, niemand hat ihn gesucht, niemand hat nach ihm gefragt. Amen. Die Hunde haben ihn einfach aufgegessen und es war vorbei. No burial, no defeated, no what do you call it? Burial. Keine Beerdigung. That people will know the real celebration. Keine. There was nothing like keine that. Keine Abschiedsfeier. That God did not prevent him from making heaven. Aber das hat ihm seinen Weg in den Himmel nicht weggenommen, weil er hat sich schon entschieden. Because there is no repentance in grave. Im Grab gibt es keine Buße mehr. And you know, once after death is over. Nach dem Tod ist es vorbei. After death is judgment. Nach dem Tod kommt das Gericht. The more people realize it, the more better for them. Und umso eher das Menschen verstehen, umso besser für sie. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said it is finished. Jesus sagt, es ist vollbracht. You are to believe it is finished. Wir müssen glauben, dass es vollbracht ist. And not believing is going to finish. Und nicht glauben, dass es irgendwann vollbracht ist. You believe it is finished. And not believing is going to finish. Wir müssen glauben, dass es vollbracht ist und nicht irgendwann vollbracht wird. We were in Nigeria. The message, you know, everything of their message is always is going to finish. The problem is going to be over. In Nigeria haben die Menschen sehr oft immer gepredigt, dass irgendwann ist dein Problem vorbei, irgendwann kommt der, kommt dein Durchbruch, irgendwann kommt dein Erfolg, irgendwann kommt die Heilung. You are telling the people to walk by sight. Aber dann sagst du den Leuten, dass sie per Sicht glauben und nicht per Glauben. Amen. Amen. Christ said it is finished. Denn Christus sagt, es ist vollbracht. I have the victory already. Ich habe den Sieg schon. You know, it is easier to see what you have and to keep it than to go for what you don't have. Es ist einfacher, das zu bewahren und zu beschützen, was du besitzt, als das als etwas zu erobern oder etwas sich zu nehmen. If you believe God still has things, wenn du glaubst, dass Gott immer noch Dinge going to take them from hat him, und du sie dir von Gott holen musst, he is still having your victory. Er immer noch deinen Sieg in seinen Händen hält. Amen. Amen. And you are going to go for them. Und du ihn diesen Sieg abnehmen musst oder ihn empfangen musst you von will ihm, want to please him. Dann wirst du versuchen, ihm zu gefallen. Amen. You will be trying to please du wirst versuchen, Gott we zu gefallen. We don't try to please God, we please him. Aber wir versuchen nicht, Gott zu gefallen. Wir gefallen Gott schon. Amen. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. We don't try to please God, we please him. Christ. Yeah. Please him. The Christ in you, please him already. Wir versuchen nicht Gott zu gefallen, sondern Christus in uns gefällt Gott. Yes, Jess, you want to say something? Ich habe eine Frage dazu. Mm-hmm. Du hast, glaube ich, letzten Sonntag über die tote Seele gesprochen. Mm-hmm. Also kann man Gott, also wie kann man Gott gefallen mit einer toten Seele? Also ist es still post, also muss ich klären. Yeah, okay, that's so. Ja, okay, der so. Der so, mean. A soul that is not renewed with Christ. Eine tote Seele ist eine Seele, die nicht erneuert ist mit Christus, mit dem, was er getan hat. Amen. Amen. To please God means to believe that Jesus pleased him for you. Denn Gott zu gefallen bedeutet zu verstehen und zu glauben, dass Gott, dass Jesus Christus sich selbst durch dich hindurch gefällt, weil you er in dir ist. Amen. You believe that he pleased him for you. It's part of what you use to renew your mind. Das ist ein Teil davon, ein großer Teil, ein wesentlicher Teil von womit du deine Gedanken erneuerst mit seinem Evangelium. Because your mind will always say please God. Weil deine Gedanken werden immer sagen, du musst Gott gefallen. That's what law, Moses law is all about. You please God. Das ist das Gesetz von Mose. You do. Du musst was machen. Amen. But Christ's law is Christ, please God. Aber das Gesetz von Christus ist, dass Christus Gott gefällt. Is somebody getting it? No. Praise the Lord. Hallelujah. If you believe your victory is still with God, wenn du glaubst, dass dein Sieg immer noch bei Gott ist, you will live under law. Wirst du im Gesetz leben. You want to please him. Du wirst versuchen, ihm zu gefallen. You want to do good things. Du wirst gute Sachen machen. Good, doing good things does not make you a child of God. Gute Sachen machen macht dich nicht zu einem Kind Gottes. What is called good? Was diese Welt gut nennt. You put on, you know, in Ephesians 4. Let's go to Ephesians 4. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 4. Ephesians 4. So Ephesians 4. Amen. From verse 21. 21. He said, if so be that you have heard him and have been taught by him, he is to teach you. Er muss euch das Dinge beibringen. Christ is to teach you. The Holy Spirit should be your teacher. Muss euer Lehrer sein. Amen. As the truth is in Christ, it's in Jesus. Then in verse 22, that you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. The old man see the self. Der alte Mensch sieht noch sein Selbst. It's full of pride. Er ist voll von Stolz. He sees what he's doing for God. Er sieht auf das, was er tut. He sees what, how much he has done for the ministry. Der alte Mensch sieht auf das, was er für Gott tut und was er für Menschen tut. How much you have been for the children of God. wie sehr er sich für die Kinder Gottes eingesetzt hat. Der neue Mensch schaut auf das, was Christus für ihn getan hat. Und es ist sehr einfach zu sehen, ob du den alten Menschen anhast oder den neuen Menschen anhast. Er will, dass der alte Mensch tot und begraben ist. Live in the new man. Er lebe im neuen Menschen. The new man to be on. Der neue Mensch soll angezogen sein. On. Zieh ihn an. How do you put him on? Wie ziehst du den neuen Menschen an, indem du dich an Christus erinnerst? Entscheide dich für Christus. Erinnere dich an Christus und wähle Christus. Praise the Lord. Halleluja. And be renewed in the spirit of your mind. Amen. Somebody, you know, can destroy you in your mind. Jemand kann dich in deinen Gedanken kaputt machen. You know, the Muslim, for example, you know, they swallow bomb and they just carry bomb and kill so many people. Sie jagen sich selbst. Their mind has been polluted. Ihre Gedanken wurden verunreinigt worden. People tamper with their mind. Erneuert wurden sozusagen gewaschen mit dieser Lehre. Amen. They tamper, you know, religion, you know, they pump religion into their mind. Sie pumpen Religion in ihre Gedanken. Religion is full of hate, bitterness. Und es ist voll von Hass, Bitterkeit, Unvergebenheit. Is somebody getting it? It's only through Christ you can forgive. Nur durch Christus forget. Können wir vergeben und vergessen. It's only through Christ that I can say that Alberto is my son. Nur durch Christus kann ich sagen. Dass Jesus, dass Alberto mein Sohn ist. Amen. Praise the Lord. It's only through Christ that I can say any of you is my, you know, belong to me. Nur durch Christus kann ich sagen. He said, did I ask Amina? Did I tell Amina that God is my son? Did I ask anything like that? I said, no, Father. Praise the Lord. Amen. It's always something is impossible. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 24. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. You don't learn to be holy. You don't learn to be righteous. Du lernst nicht heilig und gerecht zu sein. Your righteousness, your holiness does not depend on you. Deine Heiligkeit hängt nicht von dir ab, sondern von Christus. Is somebody getting something? Mm-hmm. Your righteousness and your holiness. You know, in Romans 5 talked about it. Deine Heiligkeit und Gerechtigkeit hängt nicht von dir ab. That you sin does not come from you. Dass du sündigst, kommt nicht von dir. Amen. That you lie, steal and kill does not come from you. Dass du tötest, stehlst und zerstörst, kommt nicht von dir. Go to Romans 5. Römer 5. Praise the Lord. Amen. So that you get it better. Amen. Romans 5. You know, you have to put on Christ to even love me. Ihr müsst Christus anfangen zu lieben. You know, because sometimes I can, you know. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let us go there. Romans 5. Yeah, you read here. Please read here. Let it be your homework also. Yeah. Amen. Mm-hmm. Romans That's 5. Romans 5. The whole of Romans 5. You will enjoy it. Amen. Amen. From verse 12, it says, wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death pass upon all men. For that all have sinned. Through one man death entered into the world. Durch einen Menschen ist der Tod in die Sünde in die Welt gekommen. Adam. Through Adam death came into this world. Und ihr seid nicht dieser Mensch, sondern es ist you Adam. You know that death is your inheritance. Dieser Tod ist unser Erbe. You inherited sin. Wir haben Sünde geerbt. Amen. You know what you inherit, you don't pay for it. Das was du geerbt hast, dafür is somebody getting it? Zahlst du nicht. You know inheritance means you did not pay for it. Du kannst nichts dafür. Du hast es. It's a gift. Es ist einfach eine Gabe. Amen. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no sin. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. The figure of Christ that is to come. Die Figur von Christus, die kommen sollte. He said, but no, Adam is called the first Adam. Weil Adam ist der erste Adam, der erste Mensch. Christ is called the second Adam. Und Christus wird der zweite Adam genannt. Amen. But not as offense, so also is the free gift. How offense, how we became sinners, so also we are now righteous. Wie wir jetzt Sünder geworden sind. So sind wir auch Heilige geworden. You inherited sin. So also righteousness and holiness is our inheritance. Gerechtigkeit und Heiligkeit ist unser Erbe. Believing Christ is how we inherit it. Indem wir Christus glauben, so haben wir seine Gerechtigkeit geerbt. He said, for if through the offense of one many be dead, much more the grace of God. Praise the Lord. Halleluja. Tania, help us to read verse 15. 15. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Mensch Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen? Praise the Lord. Hallelujah. But not as the offense. So also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift of grace, give by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 16. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation. But the free gift is of many offenses unto justification. Verse 17. For if by one man's offense death reigned, by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Believe in Christ, that's how you have the victory. An Christus zu glauben, so haben wir den Sieg. That's how you are holy. Sind wir heilig. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you believe your victory is still with God, wenn du glaubst, dein, you will live under law. Wirst du im Gesetz leben. Again, it means you will be trying to please him. Du wirst versuchen, Gott zu gefallen. And if nothing is coming, you will believe you have not pleased him enough. Und wenn nichts passiert, wenn sich nichts zeigt, nicht manifestiert, glaubst du, dass du Gott noch nicht genug gefallen hast. God is not wicked. Gott ist nicht böse. Trying to please him, that's why fasting is so dangerous. Deswegen ist das Fasten so gefährlich. Fasting to get things from God. Fasten, um Dinge von Gott zu bekommen, ist gefährlich. If you even want to fast to believe him that he has done everything for you. Wenn du fasten willst, dann faste, damit du glaubst, dass du schon alles von Jesus bekommen hast. It's not fasting to get anything done. Und nicht fasten, um irgendwas to get zu bekommen from him. Oder irgendwas von ihm zu empfangen. He gave by grace. Denn er gibt durch Gnade. And not by your fasting. Nicht durch unser Fasten. Your fasting is sacrifice. Unser Fasten ist eine Opfergabe. The only sacrifice that matters is the sacrifice of Christ. Die einzige Opfergabe, die zählt, ist die Opfergabe von Christus. Sacrifice, jede andere Opfergabe ist nichtig. What Christ's blood did not offer for you, did not give you, no fasting can give it to you. Denn das, was das Blut von Jesus Christus nicht versorgt hat, das kannst du auch nicht bekommen. Is somebody getting it? The reason, the motive of your fasting is more important than your fasting. Denn das Motiv deines Fastens ist wichtiger als das Fasten an sich. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is not that fasting, there's nothing, you don't get anything from fasting. Fasten hat it can help your body. Vorteile. Es hat, kann deinen Körper helfen. It helps you and not help God to give you something. Aber es hilft dir selbst und nicht Gott, um damit er dazu animiert wird oder bewegt wird, dir dann etwas zu geben. God does not see your fasting and give you something. Gott sieht nicht dein Fasten und gibt dir dann etwas. Praise the Lord. Hallelujah. He sees how you believe Jesus, his er only son. Wie du ihm glaubst, how you depend on him. Dich auf ihn verlässt. And believe. Und glaub, it is finished. Dass es vollbracht worden ist. Amen. That he finished all. Dass er das Werk that there's nothing left undone. Dass nichts ungetan ist. Amen. That's how he walk. So funktioniert er. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you believe your victory is still with him. Wenn du glaubst, dass dein Erfolg immer noch bei ihm liegt. You know, man lives from mistake to mistake. Der Mensch lebt von Fehler zu Fehler. We are never out of mistake. Wir sind nie fehlerlos. Amen. Amen. From one mistake to another. Wir stolpern von Fehler zu Fehler. You will never have victory. Because you believe your mistake, because of me, of your mistake, he will not give it to you. Und du wirst glauben, dass weil ich halt immer von Fehler zu Fehler stolper, wird der Herr niemals für mich da sein und mich versorgen. But he said that he has finished all. Aber er hat gesagt, er hat es vollbracht. He has given you the victory. Er hat uns den Sieg gegeben. Amen. Amen. No, Ephesians 1 said he has blessed you. In Epheser 1 steht, er hat uns gesegnet. He said, who bless you? Er hat uns gesegnet. And not who is going to bless you. Und wird uns nicht in Zukunft segnen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Oh, God bless you. Er hat uns gesegnet. You believe it has been done. Du glaubst, dass es getan ist. Epheser 1. Felix, you will help us to read verse 3. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us, and not who is going to bless us. Der uns gesegnet hat und uns nicht erst segnen wird. With all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You will never have victory if you believe. If you believe. That he has not done it for you. Du wirst niemals Erfolg haben, wenn du nicht glaubst, dass du den Erfolg schon hast durch ihn. Because you will want to be holy. Weil du wirst versuchen heilig you will want, zu sein. You will see yourself not holy enough. Du wirst dich selbst als nicht heilig you will, you know, you will walk by sight and not by faith. Per Sicht wandeln, nicht per Glauben. Your mistake. You will see your mistakes stopping you from having the victory. Du wirst deine Fehler sehen, die anscheinend der Grund sind, weshalb dein Leben immer noch so aussieht, wie es ist. Again, we don't try to please God. Wir versuchen Gott nicht zu we gefallen. Believe we please wir glauben, dass wir ihm gefallen. Amen. Amen. You know, Enoch, one person believed he pleased God. Eine Person hat geglaubt, dass sie Gott gefallen. And this man did not die. Dieser Mensch ist noch nicht verstorben. He was taken to heaven. Er wurde einfach mitgenommen in den Himmel. Amen. Amen. In Old Testament, go to Hebrew 11. Hebräer 11. Hebrew 11. Praise the Lord. Halleluja. Verse 5. Hebräer 11, Vers 5. He said, by faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Even in Old Testament, selbst im Alten Testament, he believed he pleased God. Hat er geglaubt, dass er Gott gefällt. He did not die. He did not see that. He was taken to heaven. Er wurde in den Himmel mitgenommen. Praise the Lord. He wants you to believe him. Er möchte, dass wir ihm glauben. Depend on Christ, you will believe you please God. Wenn wir uns auf Christus verlassen, dann glauben wir, dass wir ihm gefallen. Praise the Lord. Halleluja. Christianity is one of the major religions. Das Christentum ist einer der Hauptreligionen. Amen. It is under Moses' law. Es ist unter dem Gesetz von Mose. And that's why their pastors, their preachers, their message cannot save anybody. Kann ihre Botschaft niemanden retten? No law can save anybody. Das Gesetz kann niemanden retten. You cannot save you. Du kannst dich selbst nicht retten. You cannot save your children. Du kannst dich selbst nicht retten. You cannot save your husband. Du kannst deine Familie nicht retten. You need a savior. Du brauchst einen Retter. You believe a savior. Du musst an einen Retter glauben. You depend on that savior. Du verlässt dich auf diesen Retter. Is somebody getting it? Praise the Lord. Yeah. You know, their pastors, their preachers, and their messages, amen, cannot save anybody, including their children. Deren Botschaft kann niemanden retten, auch nicht ihre eigenen Kinder. It cannot save them. Es kann sie nicht retten. If you look at pastor's children today. Wenn du dir Pastorenkinder anguckst heute. You don't even want to go there. Everywhere smelly. Überall riecht es, es stinkt. Amen. You cannot see example of Christ anywhere. Da sieht man Christus nicht. The outside, yes, they painted Christ. Von außen sieht es schön aus. You just watch and see. Aber das Innere stinkt. You know, they are like a grave. Sind wie Gräber. You know, grave. The inside is full of dead bones. Ist voll von Toten. But the outside is full of flowers. Aber das Äußere ist voll von schönen Blumen. That's pastors' children today. Das sind Pastorenkinder heutzutage. Those under law. Die unter dem Gesetz. Those sind. That guide their children under law. Ihre Kinder durch das Gesetz führen. I will quickly talk about parents and children. Ich werde kurz über Eltern und Kinder sprechen. Moses is not a savior. Moses kein Retter. Amen. Amen. Religion cannot save you and your children. Religion kann dich und deine Kinder Christ nicht retten. Is the savior. Christus ist der Retter. And Christ is not a religion. Und Christus keine Religion. Having him is not having a religion. Ihn zu haben heißt Religion zu haben. He never pointed to any religion. Er hat nicht auf irgendeine Religion. He said, "Come unto me." Er hat gesagt, komm zu mir. But religion will say, "Go to God." Aber Religion sagt, komm zu Gott. But Jesus is saying, "Come to me." Aber Jesus sagt, komm zu mir. He makes him greater than religion. Das macht ihn größer als Religion. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Amen. Again, Moses is not a savior. Christ is the only savior. Christus ist der einzige Retter. Mose ist kein Retter. The knowledge of Christ's truth is our salvation. Die Weisheit von Christus. Sein Evangelium, das ist unsere Rettung. To be really saved, you have to know what Christ called his own truth. Um errettet zu sein, musst du wissen, was Christus seine Wahrheit nennt. If not, you are joking. Sonst machst du dir nur was vor. Amen. Amen. And you just live there. You live under his umbrella forever. Du lebst für immer unter seinem Schirm. You just, you know, before him, you remain a baby. Forever. Du bist für immer ein Baby. There is no time of maturity. Es gibt keine Zeit der No, Reife. I'm now 18 years, then I'm not free from you, Jesus Christ. Wo du sagen kannst, okay, Jesus, war schön mit dir, aber jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. The system of this world is quite different from his own system. Das System dieser Welt ist anders als das System He remains your father forever. Er bleibt für immer dein Vater. Amen. Even when you live here. Selbst wenn du hier weg bist. Amen. You continue with him. Geht es weiter mit ihm. That's why his kingdom is the only kingdom that there is no end. Deswegen sein Königreich hat kein Ende. Amen. Amen. Christ's kingdom, there is no end. Once you live here, you continue with Jesus. Wenn du hier weggehst, geht es weiter mit Jesus. Praise the Lord. Halleluja. You know, it talks about the truth. Es geht um die Wahrheit. It's like the truth you know. Die Wahrheit, die du kennst. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. That you are to know. Die du erkennen musst. Amen. Amen. It talks about knowledge. It means you are to know him. Du musst ihn kennen. Amen. The truth is him. John 14, verse 6. Johannes 14, I am the way, the truth, and the life. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. You are to know me, then you are free. Du musst mich erkennen, damit du frei bist. Praise the Lord. It is not knowing religion that is freedom. Religion zu erkennen, wird dich nicht frei machen. And training your children with religion can never save them. Und deine Kinder in Religion aufzuziehen, wird sie nicht frei machen. It will destroy them. Es wird sie At the beginning, zerstören. My son might look as if he's walking. Am Anfang wirst du in der Lage sein, sie Wait zu, until these children are grown zu kontrollieren und sie zu bewegen. Aber irgendwann werden sie dich und deine Lehre satt haben. Because that load is too heavy. Weil diese Last, diese Verantwortung ist zu groß. Niemand kann sie tragen, nur Christus. You train them with grace. Wir erziehen unsere Kinder mit Gnade und nicht mit Gesetz. Amen. Praise the Lord. Halleluja. To know Christ in your soul. Christus in unserer Seele zu kennen. In your mind. Unsere Gedanken. You know, salvation in your spirit is very, very good. Die Errettung deinem Geist ist sehr gut. But your soul need to be saved. Aber deine Seele muss auch errettet sein. You are going to give your children what you have in your soul. Du wirst deinen Kindern das weitergeben, was du in deiner Seele hast. If your soul is full of religion, wenn deine Seele voll von Religion ist, if your soul is full of the good of this world, wenn deine Seele voll von dem Guten dieser Welt ist, I hope you know the difference by now. Religion and the good of this world. Die Religion und das Religion und das Gute dieser Welt. No, the good of this world respect the elders. Ältere Leute respektieren. Amen. You know Africa, they are expert in that. Afrikaner sind Experten darin. Everybody, you know, Mama, Papa, you know, that's religion. Das ist Religion. Praise the Lord. Jesus, if you have respect for any person, you sin. Jesus sagt, wenn du auch eine Person respektierst, we'll go there later. Amen. Let us continue. Dann sündigst du. Your soul needs salvation. It needs to be saved. Seele muss errettet sein. The knowledge in your soul. Die Erkenntnis in deiner Seele. If it is not Christ. Wenn sie nicht Christus if ist. If it is not the grace. Of Christ, wenn es nicht die Gnade von Christus it will ist, still kill and destroy you. Wird sie von dir stehlen, dich zerstören. And if that is what you teach your children, wenn du das deinen Kindern weitergibst, your children, they are like time bombs. Sind deine Kinder wie Zeitbomben. The Holy Spirit is to take care of your children. Der Heilige Geist muss auf deine Kinder achten. And not you. Und nicht du. Under law, you take care of Im them. Gesetz. You are the one taking care of them. Auf sie acht zu geben. Under grace, the Holy Spirit is the one taking care of them. Ist der Heilige Geist derjenige, der auf sie acht gibt. Praise the Lord. Amen. In Psalm 115, verse 17. Let us quickly go there. Praise the Lord. Psalm 115. Psalm 115. Amen. Are you happy? I'm so happy. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 115, verse 17. Psalm 115, verse 17. Allow the joy of the Lord to be your strength. Lass zu, dass die Freude des Herrn deine Kraft ist. Verse 17. Say, the dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. The dead cannot praise the Lord. Die Toten können den Herrn nicht rühmen. Both in the spirit or in the physical. Both cannot please the Lord. Beide können den Herrn nicht mehr preisen. That is why evil wants you to be here. Deswegen will er, dass du hier auf Erden lange lebst. He will know evil wants you to die. Er will nicht, dass du stirbst. Because your being here please him. Weil, dass du hier bist, gefällt ihm. You are the only example we have here. Er ist das einzige Abbild, was er hier hat. Is somebody getting it? Amen. You are the only example he have here. Du bist das Abbild, was er hier hat. So if you are afraid of death, it's so called for. Wenn du Angst vor dem Tod hast, because he will be the one that will even prevent you that you do not die, because we are here for him. Er hält dich ja hier auf Erden für ihn, für seinen Willen. Für seinen Willen erhält er dich hier auf Erden, weil sein Name auf dem Spiel steht. Amen. They know you as Christ, Christ, Christ. Sie kennen dich als Christus. And anything coming to you is coming to him. Und alles, was auf dich kommt, kommt auf euch zu. He value everything of him. Er schätzt alles von ihm. Amen. That's why I said, if any of you get lost, wenn einer von euch verloren geht, leave the rest and look for you. Wird er alles zurücklassen und nach euch suchen. Praise the Lord. Amen. The dead soul cannot praise the Lord. Die tote Seele kann den Herrn nicht preisen. Pastors and their children. Pastoren und ihre Kinder. Oh, let me say, if I say pastors, you are also pastors. Wenn ich Pastoren sage, meine ich auch euch. Your children, you preach. Denn ihr predigt auch. Sometimes you even preach more than me. Manchmal predigt ihr sogar mehr als ich. I always hear from you. Ich höre von euch. Amen. How you preach and preach and preach. Ihr predigt und predigt. Now people even believe that you are pastors already. Die Leute glauben schon, dass ihr Pastoren seid. Praise the Lord. Halleluja. I'm saying God's children and their children. Kinder Gottes und ihre eigenen Kinder. Amen. We are working for Christ. Wir alle arbeiten für Christus. Amen. Amen. The message I preach here, I'm not preaching it alone. Die Botschaft, die ich hier predige ich nicht alleine. Ihr seid Teil davon. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And that's why any rewards coming for it is not coming to me alone. It's not for me alone. Ist nicht für mich allein. Amen. Amen. It's also for you. Ist für euch. Praise the Lord. Halleluja. Beware of laws. The Nehmt laws of Moses. In Acht für and den many Gesetz other laws. Und von the alten old Gesetzen, laws. That is so different from that of Christ. Anders sind als die Gebote von Christus. You know, training your children under law is so deadly. Deine Kinder im Gesetz aufzuziehen ist tödlich. You know, the fear of parents. Die Furcht vor Eltern. Is the destruction of children. Ist die Zerstörung von Kindern. The fear of parents. Die Furcht vor Eltern. The destruction of children. Of their children. Die Furcht vor Eltern ist die Zerstörung der Kinder. Praise the Lord. But the Bible said the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Aber die Bibel sagt, die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. In Proverbs 22:6. Sprüche. He said, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Sprüche 22:6. Praise the Lord. Train up that child in the way that child should go. Gewöhnt den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt geworden ist. Train that child to depend on Christ and not on you. Amen. Gewöhnt den Knaben daran, sich auf den Herrn zu verlassen, nicht auf euch zu verlassen. Train that child to love Christ and not you. Dass dieses Kind sich daran gewöhnt, Christus zu lieben und nicht euch zuerst zu lieben. If he love Christ, then he love you. Weil er kann euch nur lieben, wenn er zuerst Christus liebt. Until a child love Christ, he can never love you. Erst wenn ein Kind Christus liebt, kann es dich zurücklieben. Until I love Christ, I can never love you. Erst wenn ich Christus liebe, kann ich dich zurücklieben. If I love you without loving Christ, my love for you is fake. Wenn ich dich liebe, ohne Christus zu lieben, ist meine Liebe für dich verfälscht. Praise the Lord. Halleluja. Don't stop training them with the laws of Moses. Hör auf sie mit den and all other laws Gesetzen von Mose zu that are not of Christ zu trainieren und alle anderen Gebote, die nicht von Christus sind. Again, at the beginning, it might look good. Am Anfang klingt es vielleicht gut. Amen. Amen. That child is having the fear of this, the fear of praying, the fear is doing everything right. You are saying good, good, good, good, good, good. You are saying good, good, good. You know, it's a matter of time we rebel against you. Das Kind am Anfang gehorcht dir noch und du freust dich darüber, dass dir gehorcht und dass es so viel Respekt und Achtung vor dir hat. Am Anfang ist alles noch gut, aber irgendwann kommt dieser Knick, kommt dieser Umbruch, wo das Kind sich gegen dich und deine Gesetze stellen wird. Because that Lord, that child is the one carrying that load. Weil dieses Kind of I want to please my mother, I want to please my father, I want to do something for Eltern them. Zu gefallen. I want to be there for them. Yeah, I want to, you know, da sein, that Lord is too heavy. Diese Last ist zu schwer. Amen. Mm-hmm. If that child, if you can help that child to see what the Lord has done for that child, wenn du that child will be so free. Offenbarst, was der Herr für dieses Kind getan hat, ist dieses Kind frei und lebt in Freiheit. We'll be so free. Es wird frei sein. He will not see himself inferior before any white man or any black person. Und es wird sich auch nicht mehr. Because it's the crap. Es wird keine Minderwertigkeitskomplexe haben wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Figur, wegen seines Aussehens, wegen irgendetwas, weil es weiß, dass es teuer erkauft wurde. Praise the Lord. Hallelujah. If you allow that child to have, you know, for that child, to be all about Christ. Wenn du dafür sorgst, dass dieses Kind weiß, dass es um Christus allein geht. The Holy Spirit is there for that child. Ist der Heilige Geist da für dieses Kind? Take care of that child. Gibt Acht auf dieses Kind. Because the Holy Ghost is for Christ's sake. Denn der Heilige Geist ist da für Christus. It's not for mother's sake, for father's sake. Not the fear of parents. Um Eltern, er ist nicht dafür. Not the fear of I will beat you. Um durch nicht die Angst vor Schlägen oder die Angst vor Konsequenzen. No beating can ever can change any child. Weil egal wie sehr du ein Kind schlägst, es wird sich nicht ändern. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In Proverbs 13, verse 24. Sprüche 13. It says, he that spareth 24. His rod hated his son, but he that loveth him shall send it him betimes. Praise the Lord. He that spared the rod. You know, when we were, you know, in religion, they taught us that the rod is beaten. Als wir in Religion waren, haben wir diesen Vers immer damit verstanden, dass diese Rute Schläge bedeutet. Wir haben dann immer so gesagt, dass, ja genau, und deswegen in Europa sind die Kinder wahrscheinlich so, so frech. Look at Nigeria, Africa, so frech, weil man Kinder hier nicht schlagen darf. Würde man die Kinder genauso wie in Afrika schlagen, wären die Kinder viel respektvoller. Aber guckt euch in Afrika die Kinder an, die man fast zu Tode schlägt. Aber trotzdem immer noch so sind, wie sie sind. The rod is not beating. Diese Rute sind nicht physische Schläge, sondern es ist Christus. Don't take the Christ away from the children. Nimm Christus nicht weg von diesen Kindern. You take Christ away from them when you allow you to be their focus. Wir nehmen ihn Christus weg, wenn wir dafür sorgen, dass sie eher Furcht vor uns Menschen haben, und so als Eltern, als vor Christus. From baby, help them to know that there is Jesus. Von Baby auf an, hilf ihnen zu erkennen, dass es Jesus gibt. You know, babies in the womb, they will hear words. Babys wenn sie im Bauch der Mutter sind, hören sie schon Stimmen. Hören sie schon die Stimme der Mutter. Amen. Amen. John the Baptist was filled with the Holy Ghost from his mother's womb. Johannes der Täufer hatte die Taufe des Heiligen Geistes schon, als er im Bauch seiner Mutter war. Amen. Amen. You know, when people sing for babies. Und Leute singen ihren Babys im Bauch etwas vor. Amen. They are singing for them that they are not even, they don't know anything, but they are singing. Sie singen ihnen diese Lieder vor. What are you singing for that child? Was singst du diesem Kind vor? Are you singing death or life? Singst du Tod oder Leben? You train them off from babe, from, you know, from the stomach. Im Bauch fängst du schon an zu sprechen. Leben über sie zu beten. Allow that child to be occupied with Lass the Holy du, dass dieses Kind umgeben ist mit dem Heiligen Geist. Somebody get it something. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The rod is not beaten. Diese Rute sind nicht Schläge. The rod is Christ. Amen. Christ is salvation. Christus ist Errettung. And not beaten is salvation. Errettung sind nicht Schläge. Beating is not salvation. Schläge sind nicht Errettung. Again, not beating can save them. Weil keine Art von Prügel kann ein Kind erretten. Only Christ can save. Nur Christus errettet. Amen. Have you ever heard the song? Only pity can save. Only pity can save. Hey, it's only Christ can save. None pity can save them. Das, dieses Lied, nur Jesus Christus rettet, heißt nur Jesus Christus rettet und nicht nur Schläge retten oder irgendwas anderes rettet. Amen. Amen. In John 16, Vers 63. Johannes 16. He said, Christ 63. Is the Spirit. And he said, the Spirit is what quickened. Christus ist dieser Geist und dieser Geist ist, der ist das, was lebendig macht. That give life. Der Leben schenkt. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. Beating is flesh. Schläge sind, sind fleischlich, Fleisch und Blut. Training them with Christ. Sie mit Christus zu erziehen, ist Geist und das schenkt Leben. I don't know if somebody is getting it. There's a saying also that you can take a child out of the street, but you cannot take the street out of the child. Es gibt ein Sprichwort, was sagt, du kannst ein Kind von der Straße nehmen, aber du kannst die Straße nicht aus dem Kind nehmen. Amen. Without Christ, the street never leaves the child. Ohne Christus wird die Straße immer noch in diesem Kind drin sein, obwohl es von der Straße herausgerettet wurde. Because Christ is designed. You know, Christ operates from the root. Weil Christus arbeitet von der Wurzel aus. Amen. Amen. He goes straight to the root. Er geht direkt the root of the problem. Durch das Herz, durch Knochen, durch alles, durch in das in die Wurzel von diesem Problem. You know, if you have problem, if you go to the doctor. Wenn du ein Problem hast und zum Arzt gehst. They will check your blood, they will check your urine, they will check different. Why they want to see? They want. You know, maybe you just said you have rashes on your body or you have something they can see. But they want to know. They want to see the root. Wenn du zum Arzt gehst, normalerweise ist es so, dass wenn du ein Problem hast, dass sie die Wurzel des Problems bearbeiten möchten und dass sie dann deswegen dir Blut abnehmen, dann eine Urinprobe machen, verschiedene Sachen machen, weil sie die Wurzel des Problems herausfinden möchten, um dir zu helfen. The root of a thing is the thing. Denn die Wurzel eines Problems ist das Problem. The root, you know, the branch, the what you are seeing outside, they are not the real problem. Die Äste, die Zweige, die Blätter, die Frucht, das ist nicht das wahrhaftige Problem. You know, a lot of us we deal with the fruit, weil the branches. Versuchen die Frucht, but we never deal with bekämpfen. The root. Versuchen die Äste zu beseitigen, aber wir kümmern uns nicht um die Wurzel. You know, the children of Israel. Die Kinder Israels. They left Egypt, but Egypt refused to leave them. Sie sind aus Ägypten herausgezogen, aber Ägypten ist nie aus ihnen rausgegangen. The slightest mistake, they want to return to Egypt. Bei dem kleinsten Fehler wollten sie wieder zurück nach Ägypten. Any problem at all, why we could not be better with that in Egypt. Bei irgendeinem Problem hieß es direkt, wären wir mal lieber in Ägypten gestorben, anstatt hier in der Wüste jemanden. But if you see Christ, aber wenn du Christus siehst, that Egypt will leave you. Wird Ägypten weichen. If you continue to see Christ, wenn du Christus weiterhin siehst, the Holy Ghost will help you to look better. Wird der Heilige Geist that Egypt is uprooted away from you. Dieses Ägypten loszulassen, physisch und geistlich. Yes, sir. I'm reading now the Old Testament again, mm-hmm. And I was rereading where the people of Israel left out of Egypt, mm-hmm. And they said, we wish we could return to Egypt, mm-hmm. Because there we had fish, we had honey, we had meat, and then I'm skipping to the pages where they were in Egypt. Mm-hmm. I was, where's the fish? Where's the honey? Where's the meat? This is a lie. So the lie from Satan, yeah. Yes. So they went out, mm-hmm. And remembered something which they didn't have. Mm-hmm. So and that is the same with us nowadays. Mm-hmm. That sometimes we wish to go back, mm-hmm. To a place where we have left because, mm-hmm. Of Christ. Mm-hmm. But Satan tries to make it so shiny, which was never the case. Mm-hmm. So yeah, that... Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, when things happen, sometimes I really want to, I want to even go back. Manchmal, wenn Dinge passieren, will ich auch wieder zurück nach Ägypten sozusagen. I would want to even, let me say, I want to, look, no, I don't want to say it. I'm for sure. That's right. I know. You know. What is when you are kid, when you when there's something from you that I don't like, I always say, ah, these children, I wish they can just get up now so that I open my afro. My afro will not quarrel with me. Will not have this. Then I will start thinking about how maybe I could have half more than a house or two houses. Then the Lord will say, what about me? What about, do I even know that no money can give me the joy I have today? Kein Geld what about debt? No habe. Money can keep me alive. Kein Geld in der Welt kann mich am Leben erhalten, wie ich heute lebe. Then through those words, the Holy Spirit bring me back. Durch diese Worte bringt mich der Herr zurück. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Only Christ is salvation. Nur Christus ist Errettung. Listen to him and hear his voice. Hört ihm zu. His voice might not make sense. Seine Stimme macht vielleicht keinen Sinn. But it's your victory. Aber es ist dein Erfolg. Amen. Going to prison might not make sense for Joseph. Hat für Josef vielleicht keinen Sinn gemacht. But in prison, that victory was waiting for him. Im Gefängnis hat dieser Sieg auf ihn dort gewartet. And that's why, you know, we always want to play, make it, we not play it safe. Wir wollen immer auf Nummer sicher gehen. We don't want to go to prison. Wir wollen nicht ins Gefängnis. Maybe in that prison, your husband, the true husband, is even waiting for vielleicht you. Ist in diesem Gefängnis dieser Ehemann. Der Herr für dich. But you don't want to go there. You want to obey the government. You want to obey everybody. Du willst jedem gehorchen und jedem gefallen. Somebody get der Regierung, dir selbst und der Menschen. Let us choose Christ. Lasst uns im Herrn you never wählen. Lose choosing him. Wir verlieren nicht, wenn wir uns für ihn entscheiden. You never lose choosing him. Wir verlieren nicht, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Amen. Praise the Lord. Law is so deadly. Das Gesetz ist tödlich. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 14. Römer 14. There, Romans 14. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Romans 14. Römer 14. Verse 23. Römer 14, 23. And he that doubted is dumb. If he eats, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I talked about if you want to stay at home. Ich habe darüber gesprochen, dass wenn ihr zu Hause bleiben wollt, dann bleibt im Glauben zu Hause. If you want to come here, come by faith. Und wenn ihr hinkommen wollt, kommt im Glauben this hierhin. Christmas period, New Year period, diese Weihnachtszeit, we are going to celebrate Christ. Wir werden zusammen Christus feiern. Whatever you choose, was immer du entscheidest, entscheide im Glauben. God never look for many people. Gott sucht nicht nach vielen Leuten. He look for surrendered vessel. Er sucht nach Gefäßen, die sich hingeben. He always look for who to go through. Durch die er leben kann, durch die er wandeln kann. He did not look for 10 Moses. Er hat sich nach 10 Moses. One Moses was enough. Ein Mose hat gereicht, um sie aus Ägypten zu erlösen. He did not look for 10 Abraham. Er hat sich nach 10 Abrahams from one Abraham was enough. Ein Abraham hat gereicht. Is somebody getting it? He's not looking for quantity, but quality. Er sucht nicht nach Quantität, sondern nach Qualität. You see, religion today is all about aber quantity. Aber Religion geht's immer um Köpfe. Wie viele Köpfe? How many people in your church? Wie viele Leute in der Gemeinde? I say, go ask Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. You know how many people listening to your Leute, message? Hören sich deine Botschaft I don't an. Care. Wie viele Leute kommen in deine Gemeinde? Was ist mir egal? Cares? What I care for is that I hear his voice. Mir ist wichtig, dass ich auf seine and Stimme I do what he wants me to das do. Tue, if somebody listens to it, it's their business. Niemand zuhört, ist das deren Sache. Amen. Some people don't know they want to go. How many people are listening to? How many? Who is that your business? Satan will from there bring things into your heart that you will not like. Dadurch Dinge in dein Herz bringen, die dir nicht gefallen werden. That you are wasting your time. Dass du eine Zeit verschwendest. A man does not love wasting his time. Und der Mensch. It's like me. I hate it. One of the things I always hate. Seine Zeit zu verschwenden. If I say I'm wasting my time, you know, a second for me is money. Eine before this time. Früher in meinem alten Leben. See it as money. War für mich Geld. Before this time. Before this time. A second is money for me. Früher in der Welt war für mich. Not even minute. A second. war für mich Zeit Geld. Jede Sekunde hat gekostet, hat gezählt. But now a second is Christ. Aber jetzt eine Sekunde. All the time is Christ. Immer ist Christus für mich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Whatever is not of faith, was immer nicht im Glauben, es ist Sünde. If you are under law, you are a sinner. Bist du ein Sünder? You will see yourself a sinner. Du wirst dich als Sünder sehen. A sinner give power to death to kill him. Und ein Sünder gibt dem Tod die Kraft, ihn zu töten. In Galatians 3, verse 25. Galater 3. He said, "Christ is our faith." Christus unser Glaube. Amen. Amen. We just read here that whatever is not of faith, was immer nicht vom Glauben ist, sin. Ist Sünde. And if you add it to Galatians 3:25, zu Galater 3, 25, that said that Christ is our faith. Wo steht, dass Christus it means unser whatever is not of Christ, was is immer sin. Nicht von Christus ist, ist Sünde. You get it. Whatever is not of Christ, was immer nicht is von sin. Christus ist, ist Sünde. The law is not of faith. Let's go to this Galatians 3. Galater 3. Amen. Amen. Don't forget here, we just read. Whatever is not of faith is sin. Was immer nicht von Glauben ist, ist Sünde. Then go to Galatians 3. 3. Galatians 3. First of all, 25. He said, but after that faith is come. Galatians 3:12. We go to 12 now. But after that faith is come, that faith is Christ. Amen. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. We are no longer under the law. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. It is over with laws of Moses. Es ist vorbei mit dem Gesetz von Mose. It's over with thou shalt not steal, thou shalt not lie, thou shalt not, sin consciousness. Es ist vorbei mit diesem Sündbewusstsein. I don't want to offend God. I don't want to sin. Mit dem, ich will Gott nicht verärgern, ich will Gott nicht machen. Wenn deine Gedanken davon voll sind, die Sachen nicht zu tun, wirst du ständig über diese Dinge nachdenken. Lass zu, dass deine Gedanken voll sind von Christus und so lebst du auch wie Christus. Somebody get in it. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. But after faith is come, we are no longer under schoolmaster. Galater 3, 25. Praise the Lord. Halleluja. Then Galatians 3, 12. Und jetzt Galater 3, he said, the law is not of faith. 3:12. The law is not of faith. The man that doeth them shall live in them. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. If you are teaching your children with law, wenn du deine Kinder mit Gesetz aufziehst, die Gesetze love von Mose, the people that love you. Lieb die Leute, die dich lieben. You are training them with Satan. Bildest du sie aus mit dem Satan? You are training them with death. Du bildest sie aus mit Tod. Jesus said, love Jesus everybody. Sagt, lieb jeden. He did not say trust them. He said love them. Er sagt, vertraue jeden, aber liebe jeden. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Law is not of faith. Das Gesetz ist nicht aus dem Glauben. It is of sin. Es ist aus Sünde. Whatever is not of faith is sin. Was immer nicht aus Glauben ist. If law is not of faith, it means it is of sin. Wenn das Gesetz nicht aus Glauben ist, ist es aus Sünde. It means if you are under law, you are a sinner. Wenn du im Gesetz bist, bist du ein Sünder. Verse 10 of Galatians 3. Look at verse 10. Galater 3, Vers 10. He said, for as many as are of the works of the law are under the curse. If you are under the law, you are under the curse. Wenn du unter dem Gesetz bist, bist du unter dem Fluch. If you are training there your children with law. Wenn du deine Kinder aufziehst mit Gesetzen, you are training them with evil. Bildest du sie aus mit dem Bösen. If you are training them with your fear. Wenn du sie mit deiner Furcht aufziehst, Father especially, besonders Väter, they want to be harsh to the children. Sie wollen streng sein they mit ihren want Kindern. The children to fear them. Sie wollen, dass ihre Kinder Angst my vor ihnen was expert in that. Mein eigener Vater war ein Experte darin. Amen. Once he's coming home, everybody, you are sitting tight. Wenn er nach Hause kommt, wusste jeder, wo er sich zu positionieren hat und dass er gerade stehen muss. Amen. Every noise, nobody, you don't have this man. Just, you can just see the face. Und sein Gesicht ist so zerknautscht und du siehst, dass er nicht lächelt. You know, that is what, you know, the world calls, yeah, the real father of the house. Und Discipline. Das nennt diese Welt ein Discipliner Vater und ein strikter Vater. Amen. This guy, you know, once you do something, it's beating. Wenn du irgendwas falsch machst, gibt es direkt Konsequenzen. Never correct you with Christ. Er verbessert dich nicht mit Christus. Never tell you how Christ loves er sagt dir nicht, wie sehr Jesus dich liebt. You know, it's the love of Christ that is salvation. Aber es ist die Liebe von Christus, die errettet. You tell your children how Jesus loves them. Du sagst deinen Kindern, wie sehr Jesus sie liebt. That they have a father that sie is einen Vater so haben, different from you. Anders ist als that sie is selbst. Bigger than you. Der größer ist point als sie them selbst. To Christ. Deute sie auf Christus hin. Stop taking their focus on you. Let them don't stop taking your focus. Don't occupy the position of Christ in your life. Du darfst nicht ihr Christus sein. Is somebody getting something here? The works of the law are under the curse. For it is written, curse is everyone that continue not in all things, which are written in the book of the law, to do them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Is somebody getting something? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. No one can fulfill the law. Niemand kann das Gesetz erfüllen. He said, "Cause is everyone that cannot fulfill the law." Verflucht ist jeder, der das Gesetz nicht erfüllen kann. You cannot fulfill it. Du kannst es nicht erfüllen. That's why you need somebody that fulfills it. Deswegen brauchst du jemanden, der es erfüllt hat. Who fulfills it? Wer hat Christ es erfüllt? Jesus. Es ist Jesus Christus. You need him to depend on him. Damit du dich auf ihn verlässt. And you teach your children to depend on him and not depend on you. Hilfst deinen Kindern zu verstehen, dass sie sich auf ihn verlassen und nicht is auf somebody dich. Somebody getting something. Praise the Lord. Halleluja. Your children should learn never to depend on you. Deine Kinder müssen lernen, sich nicht auf dich zu verlassen. Never to depend on friends, on people, Freunde, but depend on Leute Christ. Zu verlassen, auf Christus. You know, you don't follow them anywhere. Weil du kannst dich immer bei ihnen but Christ followed them everywhere. Aber Christus ist überall mit ihnen. If you train them to see Christ, they know that they are never alone. Wenn du sie is somebody getting something? Damit ausbildest, Christusbewusstsein zu haben, dann werden sie auch in Christus leben. Aber wenn sie das Elternbewusstsein haben, werden sie nur nach ihren Eltern leben, wenn du da bist. Put Christ in that right position, where he belongs. Lass zu, dass der Herr seine rechtmäßige Position einnimmt in ihrem Leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you have the work of the law, you are under the curse. You are cursed because you cannot obey all. Wenn du unter dem Gesetz lebst, musst du dich als Sünder positionieren, weil du die Werke des Gesetzes nicht erfüllen kannst. Go to James 2, verse 10. Jakobus James 2, please. 2, Vers 10. James 2:10. He said, "For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point is guilty of all." Mm. Praise the Lord. Amen. You know, if you have those in law, are you holy? They say, okay, let me watch and see. Wenn du Menschen, die im Gesetz sind, fragst, bist du heilig, denken sie direkt an die Sachen, die sie gemacht haben und nicht gemacht haben. Are you holy? They say, okay, but I'm trying to. Ja, ich versuche mein Bestes. Praise the Lord. Halleluja. Here he said, if you violate one, you violate all. Welche, wenn du eins verfehlt hast, bist du in allen schuldig. If you are a liar, you are a fornicator. Bist du auch hast du auch Unzucht betrieben? If you are a fornicator, wenn du Unzucht betrieben killer. Hast, bist du auch ein Mörder. If you are a liar, you are a killer. Wenn du ein Lügner bist, bist du auch ein Mörder. If you violate one, you violate wenn du eins missachtet hast, bist du in allem schuldig. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you violate one, you violate all. Wenn du eins mit in Galatians 3:13 said, we thank God for Christ who fulfilled all the laws for us. That's Galatians 3:13. Galater 3:13. He said we thank God for Christ. Wir danken Gott für Christus, who fulfilled all for us. Der alles für uns erfüllt hat. Der hat das Gesetz because erfüllt. If we violate one, we violate all. Wenn wir eines missachtet haben, haben wir alles missachtet. In Vers 11 of Galatians 3, it says we can only live by depending on Christ. In Galater 3, Vers 11 steht, dass wir nur leben können, indem wir uns auf Christus verlassen. The just shall live by faith. The just can only live by depending on Christ. Wir können als Gerechte nur leben, indem wir uns auf Christus verlassen. Just like, you know, John 15 said, without him we can do nothing. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Praise the Lord. Hallelujah. If you are your provider, you are under the law. Bist du unter dem Gesetz? If you are your provider, wenn du dein Versorger bist, if you don't see Christ as your provider, you are under the law. Wenn du Christus nicht als deinen Versorger siehst, bist du unter dem Gesetz. You know, so many times we are our provider. Und oft sind wir das. You know, we train our children to become their own provider. You must work out. You must go to school. You must go unsere to Kinder darin, you must ihre eigenen Versorger zu werden, indem wir ihnen sagen, wie sie in dieser Welt zu funktionieren haben, damit Dinge hier laufen für sie. Vers 10 of Galatians 3, it said, as many as are under the works of the law are under a curse. If you are your own provider, wenn du dein eigener you Versorger are under bist, the law and you are under Gesetz a curse. Und unter einem Fluch. If the man of the house is the head of the house, wenn der Mann im Haus, you are under the curse. Der the head of the family should des be Hauses, dann ist diese Familie verflucht. Christus muss der Kopf des Hauses sein. Our children should know that Christ is the head of the family. Alle Kinder müssen wissen, dass Christus der Kopf der Familie ist. You should direct them to Christ. Du musst sie zu Christus verweisen, auf Christus verweisen. You know, your own provider, if you go to Jeremiah 17. Let's go to Jeremiah 17. Jeremiah 17. Jeremiah 17, verse 5. Jeremiah 17, Vers 5. Praise the Lord. Halleluja. Jeremiah 17, verse 5. It said, thus said the Lord. Cursed be the man that trusted the man. Oh, Daddy. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. If you are under the law, you will be the provider of money. My heart ain't money. Mein hart verdienstes Geld. I work hard to get it. Ich habe hart gearbeitet, um es zu verdienen. You know, you are caretaker of that children, of those children. Du bist anscheinend der Versorger dieser Kinder. So just as you are caretaker of that money. Genauso wie du. Ach so, du bist der Verwalter dieser Kinder, genauso wie du auch der Verwalter deines Geldes bist. They are real parents. They are the free father and mother of your children. They are is Christ. Der wahre Besitzer ist Christus. Du bist einfach nur der Verwalter. Are you getting something? Mm. And you have to make them understand it. Help them to klar machen. Amen. Amen. Thus said the Lord, cursed be the man that trusted in man. If you trust in man, if you trust on your parents, if your parents is your pillar, Wenn deine, children, they are your pillar. Wenn deine Kinder dein Fundament sind, deine Säule sind, dein Halt sind. Wenn deine Eltern dein Halt sind. Amen. Amen. If they are your foundation, wenn das dein Fundament they are your ist, life, wenn sie dein Leben sind. Your job, you know, there are lots of things. Es gibt viele Dinge, die wir zu unserem Leben machen, die wir zu unserer Säule if machen. We live without those things, they can never wir glauben, live. Ohne diese Dinge können wir nicht existieren. Be without Christ, I can only. Aber ohne Christus können wir nicht existieren. Amen. Amen. The man that trusted in man, that man can be your parents, that man can be you. Und dieser Mensch kann jeder sein. Es kann auch kannst du sein, deine Eltern sein. It can't be your job. Es kann deine Arbeit sein. A make flesh is arm. It make flesh is arm. My power has given me this victory. Er macht das Fleisch zu seinem Arm. Zu seinem Werkzeug. And you train your children to believe those things. Und du trainierst deine Kinder darin, dass sie das auch glauben. You work hard to have something. Du musst hart arbeiten, um Sachen zu bekommen. Was sagt man an seinen Kindern? You have to tell them to work hard to believe Christ. Und du musst ihnen aber sagen, du musst hart auf Christus vertrauen, and hart to an work Christus hard glauben to get anything. Und nicht hart arbeiten, um Dinge zu bekommen. To work hard to get things can only give you debt. Denn wenn du hart arbeitest, um Dinge zu bekommen, wird dir das nur Tod bringen und nicht das Leben. Because you are the one working weil hard. Du dann die Person bist, die arbeitet. You musst zulassen, dass Christus derjenige ist, der durch dich arbeitet. Und der für dich arbeitet. Dass Christus derjenige ist, der für dich arbeitet. Praise the Lord. Halleluja. You know, if a man is your healer, wenn ein Mensch dein Heiler ist, a doctor is your healer, wenn ein Arzt dein Heiler ist, we go to the hospital, wir gehen ins Krankenhaus, aber Christus ist unser Heiler. Just like we go to work, but Christ is genauso our wie provider. Wir arbeiten gehen, aber der Herr ist unser Versorger. Amen. Amen. If a man is your healer, if a man is your helper, if your man is your provider, wenn ein Mensch dein Versorger ist, dein Heiler ist, it means dein Helfer is just everything for you. Dann ist der Teufel dein Helfer und dein Versorger und dein Heiler. And trusting in man to show you the way. Wenn Menschen deine Wegführer sind. And that man might be yourself, trusting in yourself. Und dieser Mensch du selbst bist, der dein eigener Wegführer ist. Trusting parents, trusting friends, uncles, Eltern, you know, neighbors, Tanten, auf Onkel, auf Mitarbeiter dich verlässt. Dass sie dir den Weg zeigen. He never create man to direct his own way. Aber er hat den Menschen nicht erschaffen, sich selbst zu fahren, sich selbst zu führen. That's why Jesus said, I am the way, the truth and the life. Deswegen sagt der Herr, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Because he did not create you to direct your ways. Er hat den Menschen nicht erschaffen, damit er seine eigenen Wege leitet. Jeremiah 10. Let's go to Jeremiah 10. Praise the Lord. Amen. Verse 23. He said, oh Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not a man that walketh to direct his step. Are we there, please? Mm-hmm. Jenny, not Jennifer. Help us to read it, chat. Verse 23. 23. Praise the Lord. Hallelujah. He did not create man for man to direct his own steps. Der Mensch wurde nicht erschaffen, um seine eigenen Wege zu führen. You don't know the way. Du kennst den Weg nicht. Er ist derjenige, der den Weg allow kennt. Him to be the way. Lass zu, dass er der Weg ist. The way to that victory. Der Weg zu diesem the way Sieg. To your joy. Zu the deiner way to Freude, your peace. Zu deinem Frieden. The way matters a lot. It's not getting the victory. The way you get it matters. Es geht nicht darum, den Erfolg zu haben, sondern wie bist du dahin gekommen? It's not having money, it's the way you have it. Es geht nicht darum, Geld zu haben, sondern wie hast du das Geld bekommen? Because Satan can also give you. Weil der Herr, weil der Teufel kann auch Geld geben, kann auch versorgen. There is a way, amen. Satan's way is a way. Die Wege des Teufels sind auch Wege. Is somebody getting it? Amen. He created us and he is the one to direct our steps. Er hat uns erschaffen und er ist derjenige, der unsere Wege leiten muss. Proverbs 20. Sprüche 20. Quickly go there, please. Amen. Amen. Proverbs 20, verse 24. Sprüche 20. 24. It's a man's goings are of the Lord. How can a man then understand his own ways? Mm-hmm. Our goings should be of the Lord. Unsere Wege sollten vom Herrn sein. And not of the flesh. Und nicht vom Fleisch. So also Psalm 37, verse 23. Psalm 37, Vers 23. Psalm 37. Verse 23. He said, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way." He wants to enjoy that way you are going through. Er will diesen Weg genießen, den du gehst. The way matters a lot for Christ. Amen. Der Weg ist ihm wichtig. You know when he took the children of Israel out of Egypt. Als die Kinder Israels aus Ägypten herausgerettet hat. You know in the book of is it not Exodus? He took them out of Egypt. In 2. Mose hat er sie rausgeführt. You know the way he took them through. Let me see if I can get it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Exodus, Exodus 13. 2. Mose 13. From verse 17. Vers 17. And it came to pass, 1917. And it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. That way was shorter. But it did not take them through the way that was so short. Dieser Weg wäre kürzer gewesen, aber er hat sie nicht durch den Weg, der schneller gewesen wäre, geführt. Er will diesen Erfolg mehr als du für dich selbst. But he knows your heart. Aber er kennt dein Herz. He knows you. Er kennt dich. He knows what can take you away from er him. Weiß, was dich von ihm wieder abwendet. The same thing he's doing here. Und das tut er or hier. He did here. Somebody getting it. Mm. He knows the shortest way. Er kennt die Abkürzung. But he did not er take them through the Weg, aber er hat sie nicht dadurch geleitet. He took them through the way that was so difficult. Er hat einen schwierigen Weg genommen. Amen. Amen. For God said, "Lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt." He does not want you to return to that er will nicht, life. Dass wir zurück zum alten Leben gehen. He want us to get out of it completely. Er will, dass wir da vollkommen rausgehen. He want that old life to be dead dass and das alte buried. Leben tot und begraben ist. No, Abraham, his mind was not full of the old. If not, he could have returned. Abrahams Gedanken waren nicht voll vom alten, sonst wäre er zurückgegangen. Let us learn to hate the old. Lass uns lernen, das alte Leben zu hassen. The new is now Christ. Das neue ist Christus, der unser Leben ist. Amen. Amen. Like Paul said, he said, one thing I do is to look forward. Wie Paulus sagt, eine Sache tue ich, mich nach vorne herauszustrecken und weiterzulaufen. Never to look back, but to look forward. Nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne zu schauen. Don't go and eat your vomit any longer. Ich gehe und esse mein Erbrochenes nicht mehr. Continue with Christ. Ich gehe weiter mit Christus. In Vers 8 sagt, but God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea. And the children of Israel went up, half harnessed out of the land of Egypt. He took them through another way. A way, there was a way that was easier for them. Es gab einen einfachen Weg. But he knew that they will return. Er wusste, dass sie wieder zurückgehen werden. They can easily return. Sie können das schnell wieder zurück. Sometimes we imagine we just think of why that is not working. He knows if it work that can even take you away from him. Und schon fragen wir uns, weshalb Dinge nicht funktionieren, aber weil er weiß, dass wenn diese Dinge funktionieren, es uns von ihm wegnehmen wird, hält er sie auf. People fight Satan for everything. Leute bekämpfen den Teufel für alles, aber manchmal ist der Herr, der Dinge abwendet. Es ist nicht der Teufel, der ihnen die langere Strecke gegeben hat, sondern es ist der Herr, weil er unser Herz kennt. Praise the Lord. Christus muss unsere Schritte leiten. Allow the Lord to train your children. Lasst zu, dass der Herr eure Schritte lenkt, eure Kinder erzieht. How? By directing them to Christ. Allow them to know that they have a father. Das ist, was sie wissen, dass sie einen Vater haben. That is called Jesus Christ. Amen. Der Christus heißt. Allow them to know Christ as their parents. Dass sie Christus als ihre Eltern kennen. More than they know you as their parents. Amen. Is somebody getting it? Allow them to know Jesus Christ as their mother, as their father. Dass sie Jesus Christus als as Vater your brothers, kennen, as your friends, als ihre Familie und Freunde kennen, mehr als dich. The fear of the Lord. Die Furcht des Herrn. And that is how the Holy Spirit can do his job. Und so kann der Heilige Geist sein Werk vollbringen in ihrem Leben. The Holy Spirit want to work in those children's der Heilige Geist will im Leben dieser he Kinder want to arbeiten. Be there for them. Er will da sein für sie. But he needs you. To guide and direct them to Christ. Um dich zu führen, um sie zu Christus zu führen. Again, you are just a caretaker of those children. Wir sind einfach nur Verwalter, Aufpasser. Your real parents is Christ. Aber ihre wahren Eltern sind Christus. It should be Christ, please. Help them to let their focus be on Christ. Hilf ihnen, ihren Fokus auf Christus zu and halten. Not on education. Und nicht auf Bildung. Amen. Amen. The Holy Spirit can only work for Christ's sake. Der Heilige Geist kann nur um Christus willen arbeiten. Again, help them to know Christ. Hilf ihnen, Christus zu erkennen. More than they know you. Mehr als sie dich kennen. Again, how? Wie? Help them to know. Hilf and ihnen tell zu them erkennen, always that their true parents dass ihre wahren Christ. Eltern Christus sind. Again, they carry him everywhere. Weil sie ihn überall mittragen. They are never without him. Sie sind niemals ohne ihn. Anytime I thought they should remember him. Sie sollen sich immer an ihn erinnern. Tell them it's not about you. Sag ihnen, es geht nicht um dich. Not about you, the father. It's not about you, the mother. Es geht nicht um Vater. Help the children to know it's about Jesus Christ. Den Kindern zu erkennen, dass um Jesus Christ. That's how you free them for Christ to walk in their life. Befreist du sie für Christus, damit Christus auch in ihrem Leben arbeiten kann. Amen. Amen. The glory should go to Christ alone. Denn das Lob und die Ehre soll an den Herrn allein gehen. Help them to learn to remember Christ. Hilf ihnen, sich an Christus zu erinnern, ständig. Always to remember Christ. Sich immer an Christus zu erinnern. To remember Christ means to obey the voice of the Holy Spirit. Sich an Christus zu erinnern heißt, sich means two things. Die Stimme des Heiligen Geistes, der zu gehorchen. Amen. It means two things. To remember Christ means sich an two Christus things. Zu erinnern bedeutet zwei Sachen. It means you obey the voice of the Holy Spirit. Du gehorchst der Stimme des Heiligen Geistes. Because without the voice of the Holy Spirit, you cannot obey Christ. Denn ohne die Stimme des you Heiligen Geistes remember Christ. Kannst du dich nicht an Christus erinnern. You get it? Then another one, it means number one, you allow the Holy Spirit. Number one, you allow the Holy Spirit. You hear the voice of the Holy Spirit. Du hörst auf die Stimme des Heiligen Geistes. Number two, you invite the Holy Spirit to work for you. That's du that is den it. Heiligen Geist ein, für dich zu arbeiten. Lord. Amen. Mm-hmm. When you allow, it means you know that you are able to remember the Holy Spirit. It means you obey the voice of the Holy Spirit. Du gehörst der Stimme des Heiligen Geistes. Number two, it means you invite him also. You free him to work for you. Du lässt zu, dass er für dich arbeitet. He needs your permission to work for you. Der Heilige Geist braucht deine Zustimmung, damit er für dich arbeitet. He is not a dictator. He never forces things to work. Denn er zwingt Dinge nicht. He loves invitation. Er mag Einladungen. Is somebody getting it? If you remember him as a Holy Ghost, take control. Just pick up immediately. Amen. Even if you are parking, you are driving school. If you are going to driving school or you are exam. Und bei allen Dingen ist es so, ob es jetzt bei der Fahrschule ist oder sonstigen, du lässt dich umgeben bist vom Heiligen Geist, auch jeder anderen Prüfung. Amen. Amen. If you don't remember Christ, remember to pass. Und ich erinnere dich daran, dass du bestehen willst. Most of the time we are under law, and that's why the result is oft sind wir im Gesetz und deswegen sind die Ergebnisse dann. If you can remember Christ, then the Holy Spirit start working. Wenn du dich an Christus erinnerst, dann kann der Heilige Geist arbeiten. He will work in your life and will be working in your teacher's life. Er wird in deinem Leben arbeiten und sogar im Leben deines Prüfers arbeiten. He will take you to where you will not make more mistake and you will not fail. Er wird dich dazu dahin leiten, wo du keine Fehler machst und sogar bestehen wirst, durch seine Wirkung. Praise the Lord. Ja. Amen. Amen. In Proverbs 1, in Sprüche 1, Vers 7. Praise the Lord. Halleluja. Pause the time, let me see. Oh, let me quickly finish. Sprüche 1. Sprüche 1, Vers 7. Who will help us to read? Lili, can you help us to read? Mm-hmm. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But the fool despises wisdom and instruction. In Psalm 111, Vers 10. He said, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That's choosing Christ. Choosing the Lord is the beginning of knowledge. Sich für den Herrn zu entscheiden, ist der Anfang der Weisheit. If you choose him, he opens your knowledge. Wenn du dich für ihn entscheidest, öffnet er dein Verständnis. He opens your understanding. Er öffnet dein Verständnis. Once you choose him, he opens you. Wenn du dich für Jesus entscheidest, öffnet er dein Verständnis. Praise the Lord. Amen. He said, if you open for him, he and his father, they will come in and live with you. Und er und sein Vater werden dann in dir leben können. Praise the Lord. Amen. The fear of the Lord. Notice what is not here. The fear of pastor. Hier steht nicht die Furcht vom Pastor. The fear of man. Oder die Furcht vor the Menschen. The fear of father, the fear of mother. Die Furcht vor Menschen. You know, parents teach their children with their fear so much. Eltern erziehen ihre Kinder mit ihrer Furcht. Praise the Lord. Halleluja. But the fear of the Lord, the fear of Christ, die Furcht vor Christus, is the beginning of knowledge. Ist der Anfang der Weisheit. I watch people when they are talking to their children. Ich beobachte Menschen, wenn sie mit ihren Kindern reden. They inject their fear into their children's heart. Fügen immer diese Furcht in das Herz der Kinder ein. Amen. It's always you obey me. Du musst mir gehorchen. I don't want any child to obey me. Ich will nicht, dass ein Kind mir gehorcht, sondern Christus gehorcht. Amen. Amen. I want you to obey Christ. Ich will, listen to Christ. Gehorcht, dem Herrn if you listen to Christ and choose Christ, you are helping me. Dem Herrn entscheidest, hilfst du mir. Amen. If I'm even going astray, you are bringing me back. Weil wenn ich dann vom Weg abgehe, abkomme, hilfst du mir, wieder zurückzukommen. Amen. Amen. If you choose Christ, you wenn know, du dich für Christus entscheidest, and if I'm in the flesh, you don't choose me, you choose Christ. Fleisch I should be grateful. Und du dich dann deswegen nicht für mich entscheidest, weil ich im Fleisch bin, Amen. Bin ich dankbar. Praise the Lord. Hallelujah. A lot of pastors, you know, a lot of parents, they inject their fear into their children's life. Fügen diese Angst in das Leben ihrer Kinder oder in das Leben der Menschen, die sie eigentlich in Christus leiten sollen. You know, they will tell their children, you are a Christian. Sie sagen ihren Kindern, du bist ein Christ. And you are from a Christian home. Und du kommst aus einer christlichen Familie. Don't spoil our name. Mach unseren Namen nicht schlecht. Oh mein Gott. You know, it sounds so good. Das hört sich irgendwie gut an. Evil. Das ist bösartig. It's a curse. Das ist ein Fluch. You are planting evil into those children's hearts. Du pflanzt das Böse in das Herz dieser Kinder ein. We are not Christian, we are God's children. Wir sind nicht Christen, wir sind Kinder Gottes. Amen. Amen. You tell the children you are the son of God. Du sagst den Kindern, du sagst den Kindern, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie Kinder Gottes sind. Christ is your father. Dass Christus ihr Vater ist. Amen. Amen. You belong to him. Dass du zu ihm gehörst. And he lives in you. Und dass er in and dir you are never alone. Und du niemals alleine bist. Make it, let it be daily, all the time for the children. Let them be rooted in it. Dass sie darin verwurzelt sind. Amen. Amen. Let it become their normal life. Das soll ihr normales Leben sein. Amen. Amen. It's not about your name. It's about the name of Christ. Es geht nicht um deinen Namen, sondern den Namen von Christus. Amen. Amen. They will say, they'll tell them, don't swear my name. You know, especially the pastor. You know, I'm a pastor. How can I stand in front of people when you are not behaving well? Praise the Lord. Hallelujah. The reason the children can never live the life of Christ. Und das ist der Grund, that's warum what die Kinder diesen Weg von Christus nie richtig gehen können, weil es immer nur um dich geht als Mensch und nicht um Christus. The Lord have plan for them. Der Herr hat einen Plan für diese Kinder. And plan for er hat einen them. Zweck für diese Kinder. Amen. Amen. Your plan and purpose for them should be bringing them to Christ. Und dein Zweck für diese Kinder ist, sie zum Herrn zu I'm bringen. I'm not telling them to be a doctor, a lawyer und or whatever. Ihnen sagen, was sie sein sollen. Whatever sie they are going to be should come from sie Christ. Sein sollen, soll von Christus kommen. Christ should direct your life. Christus soll ihr Leben leiten. He is the creator. Er ist der Schöpfer. He created them. Er hat sie erschaffen. Allow him to fulfill lass his work zu, dass in your life. Er sein Werk in ihrem Leben vollbringt. So many times we fight Christ. Oft bekämpfen wir Christus. Because of the flesh. Wegen dem Fleisch. Amen. We want the children to be this, to be that, to wir be this. Wollen, you know, we are looking for where there is money. Wir suchen nach Berufszweigen, wo es Geld gibt, wo where es Ansehen gibt, fresh money was Geld bringt. It's not work and fresh money. It's what to, it's where Christ is. Aber es geht nicht um das, was Geld bringt, sondern das, wo Christus it's ist. What Christ want for the children. Was möchte der Herr für diese Kinder? Praise the Lord. Halleluja. James 2. Jakobus 2. Just a little place there we close. Amen. James 2, verse 9. Jakobus 2, verse 9. Praise the Lord. James 2, verse 9. Jakobus 2, Vers 9. He said that if you have respect to persons, you commit sin. A respect to person. You know, African parents will not like this. Afrikanische Eltern wird das nicht gefallen. Amen. The elderly people will not like this. Eltern und Leuten wird sowas nicht gefallen. Amen. I know old age is a blessing. It's ich weiß, not a curse. Dass Alter ein Segen ist und kein Fluch. Amen. Amen. But you know, here the Bible is telling us that if you have respect for a person because of the age, because he's your mother and your father, wegen seiner Position, begehst du Sünde. Because he's your friend. Weil because it's the flesh and anything outside. Wegen irgendetwas Fleischischem Äußeren. You have respect for a person, you commit sin. Ist das Sünde? If you choose your mom because she's your mom, you commit sin. Wenn du dich für deine Mutter entscheidest, weil sie deine Mutter ist, ist das Sünde. You choose your mom because she's a child of God. Du entscheidest dich für deine Mutter, weil sie ein Kind Gottes ist. You respect them because they are God's children. Du respektierst sie, weil sie Kinder Gottes sind. But parents want you to respect them when they are evil Satan's children. Wollen, dass du sie respektierst und achtest, obwohl sie sogar Kinder des Teufels sind. I don't know if somebody is getting it. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. It should be respect for Christ. Es sollte der Respekt gegenüber Christus sein. And not because of age. Und nicht wegen dem Alter. You know, Jesus never had respect for a person. Jesus hatte keinen Respekt vor Menschen. If he want to have respect for any person, he could have been the mother. Hätte er Respekt gehabt für irgendjemanden, wäre es die Mutter gewesen. He could have been his mother. Hätte seine Mutter sein können. You know, they were looking for him in Matthew 12. Sie haben nach ihm gesucht. And they now found him. Und sie haben ihn gefunden. And they said, look at your parents. Und er hat gesagt, guck, you know, there he was respectless, according to the flesh. Fleisch gesehen könnte man sagen, er war respektlos. You know, there's a big brother there with big Jesus. Wäre da ein großer Bruder gewesen, hätte er Jesus vielleicht auf den Hinterkopf geschlagen. Remember David and the brother, amen? Erinnert euch an David und seinen großen Bruder. They will beat David and almost beat him to death. Sie werden mit ihm diskutieren und ihn schlagen und sagen, was soll das? Amen. Reiß dich zusammen. You are talking to my mother this week. Du redest zu meiner Mutter. Jesus never had respect for any person. Jesus hatte keinen Respekt vor Menschen. He said, "My family are those that listen to my father." Meine Familie sind die, die meinem Vater gehorchen und ihm folgen. And we are to choose him. Und wir sollen uns für ihn entscheiden. Amen. Amen. That's how we choose our family. So entscheiden wir uns für unsere Familie. Because choosing Christ means you free them for Christ to walk in your life. Weil sich für Christus zu entscheiden bedeutet, dass du den Herrn auf sie loslässt. They will know that there's somebody bigger than them. Weil sie werden erkennen, dass jemand gibt, der über ihnen that steht. They have to also look onto. Dem sie sich somebody getting it. Übergeben müssen, auf den sie schauen müssen. Praise the Lord. Vor dem sie sich demütigen müssen. You know, when Jesus was 12 years old. Als Jesus 12 war. You know, the mother came to invite him. To call him, just like he came to call him when he was older. Die Mutter ihn gesucht. Because somebody quoted here for me years ago. I said, but Jesus followed the mother when she was 12 years old. Jemand hat mir mal diese Stelle gesagt und versucht mir zu erklären, dass um mich auf etwas Besonderes hinzuweisen. Yes, it's true. You can follow them if you don't know the truth. Ich weiß, du kannst ihnen folgen, wenn du die Wahrheit nicht kennst. If you are still a baby. Wenn du immer noch ein Kind bist. Amen. If you are still a baby, wenn du immer noch ein Baby in Christ, bist, in Christus, if you don't know the truth, wenn du die Wahrheit nicht kennst, amen, at least your truth is better than what you know. Dann ist das besser als das, was du weißt. What they call, well, you know, what do they have experienced more than the flesh, more than you? Weil sie dann mehr they're erfahren older haben, than you. Weil they sie have älter sind, this more than you. Weil sie mehr Dinge schon erfahren amen. Haben. Amen. You follow them. Dann folgt but once you now know, you know, you don't know Christ, die you Wahrheit don't kennst, have the truth. Wenn du die Wahrheit hast. You choose Christ. Dann entscheidest du dich für Christus. Did somebody get this thing? Praise the Lord. Hallelujah. And this also tell us, it talk to us about maturity. Das erklärt uns auch Reife. This time, Jesus, if you go there and read it, that is Luke 2, verse 41 to 51. In Lukas 2 ist das. Jesus, because of time, we don't want to go there again. Amen? Jesus followed them. Jesus ist ihnen. He was 12 years old. Amen. Jesus wurde von ihnen gesucht. Amen. Er ist dann wieder mit ihnen mitgegangen. But when he was now mature, aber als er dann erwachsen war, he told them clean and clear. Hat er ganz klar gesagt: My family are those that believe my father. Sind die, die meinem Vater glauben. They are my family. Das ist meine Familie. Und da gehöre ich hin. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us, maybe we will just, let me sing. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please let all this be rooted in you. Lasst das all das in eurem Herzen verwurzelt ist. In 2 Corinthians 5, 16, Paul said, you know, he said, we see no outside. We know no man. Christus sagt, wir after the beauty. Wir erkennen niemanden mehr. After Fleisch, money. Nach dem Geld. After job. Nach after position. Berufung, after age. Nach ihrem Alter. Amen. Sagt Paulus. With no man after age. That's 2 Corinthians 5:16. 2. Korinther 5:16. We no longer see people's age. Yeah. We no longer see is Christ. Sondern Christus sehen. We no man after the flesh. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Not after power, not after color. Nach ihrer Macht oder nach ihrer Not Farbe. After nationality. Nach ihrer Nationalität. I heard the man said, I respect you because you are beautiful. Then I said, if this person is ugly, muchacha, you will not respect her. Amen. Ugly muchacha. You know what ugly muchacha is. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, some people know they want they are things they have respect. Es gibt Dinge, die sie respektieren, wenn jemand schön ist, wenn jemand Geld hat, wenn jemand Macht hat. Aber wir respektieren wegen Christus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Colossians 1, it said everything was created by Christ and for Christ alone. In Kolosser 1 steht, dass alles für und von Christus erschaffen wurde. Amen. Amen. Amen. Don't pursue your children with religion. Jage deine Kinder nicht mit Religion. If you have had religion, if what you have has been religion, please. Wenn du Religion mit Religion aufgewachsen come bist, to Christ. Dann komm zu Christus. Amen. Lege das ab. Come to Christ. Komm zu Christus. This place might be far from you. Vielleicht ist dieser Ort hier weit weg, aber wir sind auch im Internet. You can also join us through phone. Ihr könnt auch durch Internet Amen. Oder durch Religion is not salvation. Sein. Religion ist nicht der Rettung. Religion cannot save you. Cannot Religion save your kann children. Nicht retten, kann deine Kinder nicht retten. Your children, they are like time bombs. Deine Kinder if you train them with Zeitbomben, with religion. Wenn du sie mit Religion aufziehst. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. Satan is going to steal, kill and destroy them. Der Teufel wird töten, stehlen und zerstören von ihnen. You know the system of Europe especially today. If we spread it to Africa, besonders all this homosexual. Diese ganzen Sachen, diese Geister, that demonic spirit. Homosexualität und it's not normal. Das sind nicht normale Sachen. For somebody to be homosexual. Es ist nicht normal, dass jemand homosexuell ist. An evil spirit. Das ist ein bösartiger Geist. That is destroying people. Der Menschen zerstört. And if your children are betrayed with religion. Wenn deine Kinder in Religion that spirit can come upon them. Kann dieser Geist auf sie kommen? It's only Jesus that defeated that spirit. Weil nur Jesus hat diesen Geist besiegt. He defeated Satan. Er hat den Teufel besiegt. And those spirit has been defeated. Und all diese Geister, diese ganzen Mitbringsel des Teufels sind besiegt. Submit your children to Christ. Übergebe deine Kinder Christus. But you have to first of all submit yourself to Christ. Aber vorher musst du dich selbst Christus übergeben. Because you cannot give them what you don't have. Weil du kannst ihnen nicht das weitergeben, you can only give was them du selbst what you nicht have. Besitzt. Du kannst ihnen nur das weitergeben, was du besitzt. Submit yourself to Christ. Übergebe dich selbst then Christus. You are able to help your children dann bist du in der Lage, Christ. Deinen Kindern zu helfen, Christus zu erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Don't pursue them with religion. Jage sie nicht mit Religion. Don't pursue them with the world system. Jage sie nicht mit dem System dieser Welt. Amen. Amen. You must pass your exam. You must pass your exam. Du musst deine Prüfung bestehen. Amen. That is not life. Das ist nicht Leben. Das ist Tod. Amen. Amen. Ask them how is Christ in your life. Frage sie wie. How is your relationship with Christ? Wie geht's deiner Beziehung mit Christus? From 3 years old, your child should be born again. Wenn das Kind 3 Jahre alt ist, sollte from es wieder geboren werden. From 3 years old, your child should be filled with the Holy Ghost. Sollte es die Taufe des Heiligen Geistes haben. Should be born again and filled with the Holy Ghost. Mit dem Heiligen should Geist. Should pray the prayer of salvation. Das Gebet der Erlösung beten. If not, if they die, they go to hell. Sonst wenn sie sterben, gehen sie in die Hölle. That their children does not give them license to make heaven. Gibt ihnen nicht den Freifahrtschein in den Himmel. You know that license is very short. Weil it's before they know what is evil and what is good. Weil dieser Grad ist sehr schmal. Es ist dieser Grad, wo sie anfangen als Kinder zu erkennen, was gut und böse ist. Und da müssen sie das Gute Jesus Christus akzeptieren, annehmen für sich selbst. Praise the Lord. Learn to ask them the love of Christ in their life. Lerne sie nach der Liebe des Herrn zu fragen. Praise the Lord. Halleluja. So we close with here. Amen. Amen. So please, if you have any question, we still have. I'm sure we still have some things to preach, but we will continue from them on Wednesday. Amen. Amen.